Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Man wird einfach den Eindruck nicht los, dass sich die gesellschaftlichen und politischen Konflikte in Deutschland verschärfen und eigentlich aggressiver werden. Allein in dieser Woche wurde bekannt, dass die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann von einem üblen rechten Shitstorm überzogen wurde, weil sie getwittert hatte: Nazis raus. Fast gleichzeitig wurde Frank Magnitz, der AfD-Landesvorsitzende in Bremen, überfallen und schwer verletzt. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund. Bei mir im Studio ist jetzt Andreas Zick. Er leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität in Bielefeld. Herr Zick, stimmt es denn eigentlich, dass die Konflikte in Deutschland aggressiver werden? Ja, wir müssen jetzt genau gucken, wie wir Aggressivität und woran wir das Ganze bemessen. Das ist ja eine ganz wichtige Diskussion. Ich glaube, wir müssen auch raus, das so sehr grob zu diskutieren. Also wird es alles schlimmer oder wird es alles besser? Weil in Teilen wird eine Gesellschaft immer besser. Die Gesundheitsversorgung wird immer besser. Wir haben in der Gewalt und Prävention bessere Maßnahmen als je zuvor. Aber, und jetzt gehen wir mal in die Bereiche, die wir beforschen, nämlich die Frage, wo entzünden sich gesellschaftliche Konflikte zwischen Gruppen so sehr, dass es in Gewalt kippt? Und da wird es an Stellen in Deutschland doch tatsächlich schlechter. Wir haben eine Langzeitstudie, die heißt Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Mit Wilhelm Heidmeier. Genau, Wilhelm Heidmeier war der Gründungsvater dieser Studie in einem großen Forschungsteam, 2002 angefangen. Jetzt führe ich das weiter im Rahmen der Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und was wir schon beobachten in den letzten 5 Jahren, in Teilen, in Milieus der Gesellschaft, wie zum Beispiel in rechtspopulistischen Milieus, da finden wir eine Radikalisierung, die darin besteht, dass es dort eine höhere Akzeptanz von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Interessen gibt. Das ist zunächst die Einstellungsebene, aber de facto gucken wir vorurteilsbasierte Hasstaten an, dann haben wir ansteigende Zahlen, vor allen Dingen im Bereich Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, Angriffe auf Amts- und Würdenträger. Wir haben ansteigende Zahlen gehabt, 14, 15, 16, 17. Da müssen wir beachten, zugleich ist ja die Zuwanderung, hat die eigentlich abgenommen. Damit müssen wir uns beschäftigen. Wenn wir angucken auf der Einstellungsebene, wir haben Vorurteile ab, generalisierte negative Meinungen gegenüber Geflüchteten, asylsuchenden Menschen beobachten wir zwischen 2014 und 2016 signifikante Anstiege. In anderen Bereichen nimmt es dann wieder ab, wenn wir Vorurteilsmuster angucken. Also insofern ja. Und ein zweites Problem kommt hinzu, wenn wir heute gesellschaftliche Konflikte haben. Wir sehen ja in vielen Kommunen entzünden sich Konflikte zwischen zum Beispiel Gruppen, die gegen jede Form von Migration sind, weil da vielleicht ein Delikt passiert ist. Dann entzünden sich Konflikte zwischen pro- und anti-immigrationsorientierten Gruppen. Und diese Konflikte sind schwerer regulierbar und gleichzeitig gibt es dann mehr Gewalt. Wir haben Gewaltsteigerung gegen Polizeien, wir haben Gewaltsteigerung gegen Sicherheitskräfte. Das heißt, die regulierenden Kräfte erfahren das dann. Insofern ja, und da ist die Gesellschaft polarisiert. Lassen Sie uns mal die beiden Einzelfälle dieser Woche in Blick nehmen, weil die so signifikant unterschiedlich sind, aber trotzdem irgendwas mit Hass zu tun haben, ohne die jetzt direkt zu vergleichen. Also auf der einen Seite ZDF-Reporterin Nicole Diekmann, die aus einer Laune heraus und auch einer politischen Einstellung natürlich heraus so einen Jahreswechsel twitterte: Nazis raus. Und dann auf eine Frage, wer sind denn eigentlich Nazis, sagte sie ironisch, klar erkennbar eigentlich für jeden, alle, die nicht grün wählen. Und damit war ein Shitstorm losgebrannt mit Vergewaltigungsandrohungen, Mordandrohungen und so weiter und so weiter. Ganz schlimme Sache. Was passiert eigentlich in den sozialen Medien da? Ja, da müssen wir erstmal tatsächlich bei dem Fall, wenn so ein Fall dann besonders auffällig wird, würde ich immer fragen, was ist da eigentlich im Vorfeld? So einen Shitstorm kriegen Sie eigentlich nicht hin, wenn Sie nicht vorher schon. In dem Fall sind es dann viele sexistische Postings gewesen. Da sind die alten Agitationen, die alten Wutbilder wieder aufgetaucht. Wenn es nicht vorher schon eine Hassgemeinschaft gibt, eine Gemeinschaft der Hassenden, die ich mobilisieren kann, um dann fokussiert auf die Kollegin loszugehen, loszumarschieren. Das heißt, im Vorfeld gibt es eigentlich schon diese Hate-Communities und die sammeln sich. Und die sind hoch miteinander identifiziert. Wir haben sowas Ähnliches erlebt bei Chemnitz. Mobilisierungspotenzial. Man kriegt das heute viel schneller auf die Straße. Man kriegt das heute schnell gegen eine Person gerichtet, weil man schon vorher mobilisierungsfähig war. Da müssen wir also nach dem Vorfeld fragen. Man greift sie an, aber das hat auch immer den Moment, man mobilisiert wieder nach innen. Wir zeigen, dass wir noch da sind. Und bei ihr ist es auch prototypisch, weil der Hass, der sich dann gegen sie richtet, der legitimiert sich. Der legitimiert sich dadurch, dass man ja eigentlich Opfer ist. Man wird beschimpft. Und da merken wir, es geht nicht nur um Wut und Aggression, die da sind. Es geht um massive menschenfeindliche Bilder, auch über diese Journalistin. Und dann geht es auch nochmal sehr deutlich darum, dass man selber massiv diese Viktimisierungsmythos davon angesteckt ist. Und das haben wir in den letzten Jahren erlebt. Deswegen, wir erleben eine Gewaltsteigerung auch deswegen, weil die Gewalt legitimer erscheint. Ja, umgekehrt ist es ja so, dass auch die Gegenseite sich mobilisiert hat. Ja. Dadurch, dass unendlich viele Leute genau dieses Nazis raus, was ja eigentlich aus der Mode gekommen ist. Heute würde man ja sagen gegen Nazis, weil Nazis raus heißt ja, wohin sollen die? Das hat ja eine Tradition, die von Juden raus über Ausländer raus bis hin zu Nazis raus dann einfach immer fortgeschrieben wurde. Aber die Gegner haben dann eben gepostet, massenhaft, übrigens wir als Sender auch, wie viele andere, auch Nazis raus getwittert. Und just ist genau der Shitstorm wieder bei uns angekommen. Klar. Bringt denn eigentlich so eine Art von Solidarisierung im Netz irgendwas oder polarisiert das nur weiter? Sie kriegen eine Solidarisierung nicht ohne Polarisierung. Innen, außen? Nein, die Frage ist, was ist die Zivilgesellschaft im Netz? Wenn sich Zivilgesellschaft bildet, solidarisiert, über eine Auseinandersetzung mit populistischen oder extremistischen Angriffen, dann kriegen sie das nicht auf die weiche Art, dann kriegen sie das nur in Polarisation. Wesentlich aber jetzt ist, Zivilität kommt da rein, wenn die Journalistin die Chance hat, klarzumachen, in welchem Kontext sie eigentlich so eine Aktion macht. Erstens, indem wir begreifen, ist das jetzt eine persönliche Nachricht oder ist es eine journalistische Nachricht? Und zweitens, wie kann es dazu kommen, dass eine Journalistin aus etablierten Medien diese Karte zeigt? Nazis raus. Und wir haben nicht mehr die Zeit, und das macht uns zu schaffen, bei der Konfliktregulation in digitalen Medien, wir haben überhaupt nicht die Zeit zu verstehen, dass vielleicht so ein Posting, so eine Nachricht das Ende ist einer massiven Kampagne, Ausländer raus, Merkel muss weg und so weiter. Das Gleiche erleben wir in anderen Bereichen, wo wir noch nicht die große Radikalisierung erleben. Wir hatten ja auch erlebt, so im Umfeld der AfD-Kampagne, hol dir dein Volk zurück. Wie reagiert man da drauf? Was bedeutet das jetzt für eine Zivilgesellschaft, digitale Zivilgesellschaft, die Normen von Inklusion, aber auch von Toleranz gegenüber anderen Meinungen hat? Was bedeutet das? Da radikalisieren sich auch Teile in der Zivilgesellschaft. Die haben schlichtweg die Nase voll. Und das ist ja auch die Botschaft gewesen. Ich bringe es jetzt mal auf zwei Wörter, weil man die Nase voll davon hat. Und weil sich in Deutschland die Verhältnisse umkehren, dass Deutschland, was immer von der Norm getragen war, bevor wir entscheiden, wer hier in dieses Land gehört und nicht gehört, gibt es bestimmte Grundrechte, die wir einhalten. Und die sind nicht eingehalten. Und dann kommt so eine Karte. Also insofern erzählt uns das sehr viel über den Konflikt, den Zustand der Gesellschaft, aber auch die Unfähigkeit oder die Fähigkeit, so einen Konflikt zu regulieren. Die Zivilgesellschaft im Netz haben Sie angesprochen. Robert Habeck hat davon die Nase voll, weil er sagt, dieses Medium sei eigentlich so polarisierend, wie Sie es eben gerade beschrieben haben, aber es färbe eben auch auf ihn ab. Ja. Ist das dann ein Bekenntnis gegen das Medium als Medium der Zivilgesellschaft? Ja, das muss er so verstehen. Das Problem ist, Habeck ist ein Hybrid. Auf der einen Seite ist er Privatperson. Und Privates ist da in dem Twitter-Account gewesen. Wie alles in Twitter. Naja, also. Oder das meiste. Das meiste, genau. Also es weist eigentlich darauf hin, naja, vielleicht hätte er sich schon noch mal Gedanken machen müssen. Es zeigt es auch, wie wenig Gedanken wir uns machen. Und das mag in der Politik jetzt automatisch sein. Aber wir machen uns wenig Gedanken, wie wir da eigentlich kommunizieren. Also wenn man mal einmal durchspielt, was Kommunikation ist und wie Kommunikation funktioniert, wie sind wir dann so naiv und denken, dass das Absetzen einer Botschaft auch tatsächlich dann als Botschaft ankommt? Also die Grundregeln von Kommunikation. Das Problem ist ja hier, wir haben zwei Botschaften von Habeck. Die eine ist eine private und die andere, die wir lesen, weil wir unterhalten uns jetzt über sein Verhalten, ist natürlich, wir sehen, das ist das Hybrid, wir sehen ihn eben als Repräsentant einer politischen Gruppierung mit politischen Meinungen in dem Twitter. Und da entsteht natürlich jetzt ein Problem. Aufhören, nicht mehr kommunizieren. Das ist ja im Grunde genommen so das Letzte, was man machen kann. Und nach Watzlawick wissen wir, man kann nicht kommunizieren. Also insofern, er weiß, dass auch dieses eine Kommunikation ist. Ich denke mir immer, wer zwingt eigentlich deutsche Politikerinnen und Politiker dazu zu twittern? Also gehört das jetzt auch zum politischen Habitus, zum Professionsverständnis, dass man in Social Media unterwegs ist, als eine politische Person, die Kommunikation genutzt hat, aus der Kommunikation auszutreten, das ist nicht so einfach vermittelbar. Und das wird er mit Sicherheit jetzt auch merken. Was jetzt deutlich wird, aber bei dem ganzen Ding, ist natürlich, dass die Unternehmen, die Kommunikation für uns in unserem Auftrag regulieren, ja gar kein Interesse haben an einer Regulation eines demokratischen Diskurses, sondern die haben erstmal Interesse an den Daten. Die nutzen die Daten und das Verwertungsinteresse ist kein demokratisches, das Verwertungsinteresse ist kein politisches. Aber es lässt sich ja so schön politisch instrumentalisieren, wenn wir jetzt auf den zweiten Fall kommen. Frank Magnitz, also es war unmittelbar nach diesem Attentat trat ein Bild in die Welt der sozialen Medien und hat sich sehr schnell und sehr weiträumig verbreitet. Ein Schmerzensmann, schwer verletzter Mensch, liegt auf einem Krankenhausbett mit einem Tuch über dem Leib. Es sind noch diese Näpfe dran, mit denen das EKG und sowas genommen wird. Es hat fast ikonischen Charakter und hat politische Wirkung. Und es wird auch, glaube ich, im Laufe des Jahres noch politische Wirkung entfalten, weil es nämlich benutzt wird, es wäre jetzt meine These, in ein bestimmtes Opfer Narrativ unmittelbar nahtlos eingefügt zu werden. Genau, dieses Opfernarrativ ist ganz wesentlich. Wir denken ja auch, er hat das jetzt irgendwie unter Kontrolle oder wer auch immer. Oder nein, wenn ich befreundet wäre, wenn er Teil meines persönlichen Umfeldes wäre oder wenn er professionell sich psychologischen Rat geholt hätte bei mir, bin gelernter Psychologe, hätte ich gesagt, mach das nicht mit. Weil das ist natürlich auch persönlich, wenn so ein Bild einer verletzten Person erscheint, das kann seine Familie tangieren. Ich habe das nicht nachvollzogen, dass man das so macht. Das hat Konsequenzen. Da sind ja auch noch ganz andere Bilder entstanden. Das ist äußerst bedenklich. Aber es folgt natürlich auch neuen populistischen kommunikativen Mitteln und es folgt auch einer gesamtgesellschaftlichen Logik der Selbstinszenierung. Jeder einzelnes kriminelles Delikt eines Menschen mit Migrationshintergrund oder eines Geflüchteten wird eingebettet in den Mythos vom deutschen Opfer. Jedes Mal. Also ich weiß gar nicht, warum man sich so überrascht, dass das passiert. Aber hier interessant ist auch noch, dass jetzt in diesem Fall wird es ja gepostet, vor allen Dingen von der Partei, dass sie gar nicht kapieren, wie sehr sie da auch so in einer gesellschaftlichen Entwicklung der ständigen Inszenierung sind. Opfermythos funktioniert, aber der Preis ist die Radikalisierung. Und die Radikalisierung besteht daran, dass nach der einen Opferinszenierung jetzt was anderes folgen muss. Lassen Sie uns mal bei der Radikalisierung bleiben, bevor wir fragen, was dann folgen muss. Die Radikalisierung findet ja auch dadurch statt, dass jetzt ein AfD-Politiker, wie die AfD auch in letzter Zeit häufiger, allerdings eher letzte Woche war es, glaube ich, Döbeln in Sachsen, wo ein Sprengstoffattentat vor einem Büro stattfand. Jetzt ist es ein Mensch, der überfallen wurde. Ja. Wir wissen immer noch nicht genau, wer der Täter ist, aber wir ahnen, dass es einen politischen Hintergrund hat, dass es einen linken politischen Hintergrund hat. So hat sich auch die Bremer Polizei geäußert. Nun kann man ja sagen, der Rechtspopulismus und die rechte Mobilisierung und Radikalisierung ist das eine. Wie sieht es denn auf der Seite der Linken aus? Zum Beispiel der Extremismusforscher Eckart Jesse hat kürzlich davor gewarnt, den Linksextremismus in Deutschland zu unterschätzen. Gewalt von links sei in den vergangenen Jahren immer geringer gewesen als die Gewalt von rechts, hat er gesagt. Ja, und er nennt dabei aber auch Zahlen, die beziehen sich auf die offiziellen Statistiken und er vergleicht dann zum Beispiel linksextreme Gewalt im Jahr 2017, die massiv vorhanden war, aber zu einem großen Ausmaß entstand durch die G20-Proteste und die Eskalation während G20. Das heißt, eine Gewalt, die durch Gruppen entstanden ist, die dann massiv den Verfassungsschutzbericht beeinflusst hat. Alle Bürgerinnen und Bürger können den Verfassungsschutzbericht lesen und sich dann selbst die Frage mal stellen, ob da Linksextremismus runtergespielt wird. Ich finde nicht. Ich finde, so eine These in den Raum zu stellen, dass man jetzt linksextremistisch auf dem linken Auge blind ist oder auf dem rechten Auge blind ist oder wie auch immer. Wesentlich ist, wir dürfen nicht Äpfel mit Birnen vermengen. Es gibt die linksextreme Gewalt. Wir müssen versuchen, sie zu verstehen. Wir müssen die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten finden. Also welche Formen der Gewalt werden angewendet. Das bezieht sich auf Zahlen, die offiziell sind. Es bezieht sich auf Zahlen, linksextreme Gewalt im Umfeld G20. Gehen wir runter auf Gewaltformen wie zum Beispiel Mordopfer extremistischer Gewalt, dann sehen wir Nähen zwischen islamistischen Anschlägen und rechtsextremen Anschlägen. Gehen wir auf die Frage von Gewalt, vorurteilsbasierte Hasstaten im Netz, dann finden Sie massiv Unterschiede, dann finden Sie massiv rechtsextreme Gewalt, wie Sie finden islamistische Radikalisierung, Sie finden fast nichts links. Gehen wir auf die Frage dann, und jetzt würde ich erstmal die Gewaltformen unterscheiden, weil für unsere Prävention ist erstmal wichtig, nicht die Frage zu stellen, was ist schlimmer, sondern was gibt es da für Entwicklung bei der Gewaltprävention, was sind die Wurzeln und was gibt es für Gewaltformen? Und dann kommen wir zu massiven Unterschieden. Woher die Annahme kommt, dass wir da Linksextremismus ausblenden oder nicht sehen würden, also, soweit ich weiß, ist die Ermittlungskommission bei den G20-Prozessen, die versucht, die linksextreme Gewalt dort zu analysieren, gibt es immer noch eine Gruppe von 175 Beamtinnen und Beamten, die zumindest recherchiert haben. In der Größe habe ich das kaum gesehen in anderen Feldern. Es wird weiter gesucht, recherchiert. Richtig ist aber, und das ist die eigentlich wichtige Frage, sehen wir jetzt linksextreme Gewalt, die zum Teil in ihrer Gewaltorientierung ähnliche Taten wie Rechtsextreme begehen und dies infolge einer Eskalation von Konfliktkonstellationen. Wir dürfen nie vergessen, dass nach Pegida bei allen Demonstrationen, die dort stattgefunden haben, Linke auch ganz massiv Gegner sind von rechtsextremen Gruppen und auch von rechtspopulistischen Gruppen. Das heißt, es liegt sehr nahe, dass wir linksextreme Gewalt sehen, weil genau diese Konfrontation und Polarisierung ganz auch bewusst aufgesucht wird. Also da gibt es eine Gewaltdynamik. Und noch ein weiteres. Sie werden heute kaum ein Bundesland finden, wo wir nicht Ausschreibungen haben, Modellprojekte, wo nicht es möglich ist oder auch dafür geworben wird, sich gerade mit dem Linksextremismus auseinanderzusetzen. Wir haben ja eine ganze Reihe auch von konservativen Landesregierungen, die das an ganz prominente Seite stellen. Also ich weiß, bei uns in Nordrhein-Westfalen hat es einen Regierungswechsel gegeben. Das Erste, was da erschienen ist, ist, sich jetzt stärker um den Linksextremismus zu kümmern. Was heißt denn das für die Wurzeln von dieser Art von Konflikten? Also man könnte ja sagen, beide gehen in gewisser Weise von Politik und Staatsversagen aus. Je nachdem, ja, von welcher Richtung man auf Politik und Staatsversagen schaut. Aber dann passiert irgendetwas, was einen normalen Konflikt, der gesellschaftlich auch vielleicht gewünscht ist, indem man protestieren geht, indem man Vertrauenskrisen versucht zu bewältigen, dann umschlagen lässt in sowas wie Hate Crime oder sowas. Wie kommt denn das zustande? Naja, also tatsächlich, wenn wir jetzt uns mal die linksextreme Gewalt, linksextremistisch orientierte Gewalt angucken, dann sehen wir sie eher als eine Folge einer Provokation und auch eines massiv geschürten Konfliktes von rechts. Das folgt dem. Das heißt, es ist eine Reaktion. Wir haben eine reaktive Gewalt. Wir haben zum Teil im Umfeld G20 auch im linken Bereich eine ganz andere Form von Gewalt, erlebnisorientierte Gewalt. Jan-Philipp Riemsmann hat das mal sehr genau analysiert, dass diese neue Gewalt eigentlich nicht mehr, gerade im linken Spektrum, gar nicht mehr so sehr eine ideologisch geformte, eine auf den Staat bezogene Gewalt ist, sondern da ist ja massiv jetzt im linken Bereich die Polizei ist der Gewaltgegner, es sind die Rechtsextremen, es sind die Polizeien die Gewaltgegner. Die Gewalt wird legitimiert dann scheinbar mit Menschenrechten, das heißt, es geht auch gar nicht so sehr mehr um eine Reibung mit dem Staat, sondern es geht um eine Legitimation durch höherwertige Gründe für diese Gewalt. Das unterscheidet sich ganz massiv von der rechtsextremen Gewalt. Bei der rechtsextremen Gewalt, da gibt es ganz tatsächlich diesen starken Impuls, mit der Gewalt Zeichen setzen, Besetzung des Raums, Wiederherstellung der Kontrolle durch die eigene Gemeinschaft. Der Staat an sich hat versagt. Das ist für Linksextreme nicht der Legitimationsmythos, weil der Staat an sich selbst ja kapitalistisch, korrupt, darum geht es nicht. Es geht eher um die Sicherheitsmaßnahmen. Deswegen die Polizei ist der Gegner und ja weniger als in früheren Zeiten bestimmte Politiker, bestimmte politischen Gruppierung. Und insofern gibt es da sehr feine Unterschiede, aber deutlich ist auch, dass wenn wir gesellschaftliche Spannungen haben, so massive Polarisation in der Migrationsfrage und gleichzeitig, und jetzt kommt noch ein Akteur in das ganze Spiel, gleichzeitig wir ja erlebt haben, dass sich nach 2014 mit einer Zuwanderung jene Institutionen, die in einer Gesellschaft Konflikte regulieren sollen, auf einmal mit Akteuren im Konflikt werden. Und jetzt rede ich mal von Spitzenpolitik, die sich 2015 gegenseitig ständig Kontrollverluste vorgeworfen hat. Wir haben politische Parteien erlebt, die, weil sie kein Migrationsleitbild haben, weil sie gleichzeitig von dem Populismus fasziniert waren, wie viel Bürger der zieht, mit der Idee, man könnte da noch fischen, keine Idee mehr hatten, keine politische Vision mehr hatten, keine Idee mehr haben über die Zukunft dieses Landes. Und in dem Moment geraten sie mit in den Konflikt. Das heißt, in der Politik wird man Mitakteur in dem Konflikt. Und das hat sicherlich auch nochmal sehr deutlich die Polarisation vorangetrieben. Wenn sich Spitzenpolitik die Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen als jene, die regulieren müssen, wenn sie sie erlebt als Gruppierung, die sich gegenseitig Kontrollverlust, das ist Wasser auf die Mühlen dann des Populismus. Und dann passiert auf einmal in 2015, 16, dass Politik sagt, der von uns selbst vorgeworfene Kontrollverlust, den müssen wir jetzt mal irgendwie stoppen. Und dann wir in einer Gesellschaft leben, in der zunehmend das Paradigma ist, jetzt kommen die Sicherheit, jetzt müssen wir wieder für Sicherheit sorgen. Das große Thema ist immer Kriminalität, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das große Thema ist ja nicht Demokratie. Take back control. Ja, Munk sagt, wir haben eine Dekonsolidierung von Demokratie, dass Demokratiemisstrauen steigt. Die Bürgerinnen und Bürger nehmen an, Demokratie ist sowieso da. Wieso? Wir haben doch Rechte, man darf ja sagen, was man will. Wir haben eine Dekonsolidierung von Politik. Und wenn dann Konflikte entstehen, die Institutionen regulieren es mit massiver Sicherheit. Also auf Terrorismus mehr Polizei, auf Auseinandersetzung mehr Polizei, auf Konflikte, Aggression mehr öffentliche Kontrolle. Das heißt das Sicherheitsparadigma. Und in dem Moment sind Konflikte, die wir sehen in bestimmten Räumen, in bestimmten Kommunen, Kandel, Köthen, Chemnitz, Dortmund, sind kommunale Konfliktkonstellationen viel leichter eskalierbar. Weil dahinter steht eine ganz starke Idee jetzt auch in extrem populistischen Gruppen. Wir holen uns jetzt den Raum zurück. Wir haben eine Studie durchgeführt, die als Zugehörigkeit, Gleichwertigkeit, wo wir gesehen haben, auf die Migration reagiert doch ein großer Anteil in der Bevölkerung, so 40%, die dann sagen, ja, wir müssen uns jetzt den Raum wieder zurückholen, den öffentlichen Raum. Und da merkt man, dass gesellschaftliche Konflikte, politische Polarisierung, Unfähigkeiten, Konflikte zu regulieren, entzünden sich dann in kleinräumlichen Konfliktkonstellationen und dann wird es als Gewalt sichtbar. Was bedeutet das denn für das, was uns in diesem Jahr noch bevorsteht? Also 3 Landtagswahlen im Osten Deutschlands, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Wenn man jetzt sagt, dass Radikalisierung von einzelnen Gruppen auch eben dann, sagen wir, durchsickern in eine Mittelschicht oder eine breitere Öffentlichkeit. Jetzt kann man sagen, Sachsen, die Umfragen liegen so bei 24-25% im Augenblick, obwohl es da keine Führungsfigur dem Abgang von Frau Petri gibt. In Brandenburg liegen die Umfragen bei 20%. Andreas Kalbitz, dem rechtsnationalen Flügel der AfD zugehörig, schüttet dann nochmal ordentlich Öl ins Feuer. Und Björn Höcke ist es in Thüringen, also der ja nun auch eher für eine Radikalisierung oder eine Rechtsorientierung dieser AfD steht, spätestens seit er sich in Chemnitz mit Pegida-Leuten und Rechtsextremen gezeigt hat. Ja, das Problem ist noch viel größer. Wir haben eine Europawahl. Wir sehen, wenn wir von 1980 bis 2017 gucken, Beteiligung von rechtspopulistischen Gruppierungen an Regierung, haben wir einen linearen Trend. Und das ist ja auch, was wir diskutieren jetzt, wie wird Sachsen reagieren? Geht man eine Koalition ein mit der AfD oder nicht? Ich glaube, das, worauf wir jetzt gucken müssen, und wenn ich da als Forscher drauf gucke, der sich mit Konflikten beschäftigt und der Frage, wann kippen Konflikte in Gewalt, dann würden wir sagen, wir müssen sehr sorgsam lernen aus der Vergangenheit und gucken, was passiert, wenn im Zuge der Wahlkämpfe mit menschenfeindlichen Vorurteilsmustern agiert wird. Das heißt, wenn im Zuge der Wahlpropaganda Gruppen angeboten werden als Zielgruppen von Aggression und Feindseligkeit. Das heißt, wie sehr wird wieder die Karte gefahren, Immigration, Ausländer, Kriminalität, das haben wir ja gehabt und haben wir darauf eine Antwort? Ja, das ist die große Frage. Haben wir darauf eine Antwort? Naja, natürlich haben wir eine Antwort. Genau dann, wenn es eben Gewaltopfer dann auch bei der AfD geht, dass man mit einem Hochfahren von menschenfeindlichen Vorurteilsmustern, wenn in die Politik das ganze Spiel nur noch geht, wer ist schuld, wer hat die Kontrolle verloren und wer muss weg? Das sind die drei Grundthemen. Wenn wir also in einem demokratischen Wettbewerb einen reinen Zielgruppenwettbewerb einziehen, der darauf baut, dass Menschen sich anstecken lassen, dass sie für gesellschaftliche Probleme schnell Opfergruppen finden, wenn so dieser Wahlkampf gerahmt wird, dann können wir mit Sicherheit erwarten, wird es Aggressionen geben, wird es Gewalt geben, es wird Beschädigung von Wahlplakaten, also aus der Geschichte heraus lernen. Und das bedeutet, alle für die, die dort nicht mitmachen möchten, die Anstrengung, wie kann ich nun Vertrauen wieder gewinnen, ohne auf Vorurteilsmuster und Stereotypen über Gruppen zu rekurrieren. Ja, wenn man sich dann anguckt, was so ein Bundespräsident an Weihnachten sagt, da hat Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache gesagt, wir müssen wieder lernen zu streiten ohne Schaum vorm Mund und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten. Wer Streit hat, kann sich auch wieder zusammenraufen. Also ich glaube da eher dem von mir bewunderten Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton, der mal gesagt hat, die Leute streiten, weil sie nicht gelernt haben zu argumentieren. Ja, und ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, aha, das ist ja das, was ich in meinen Seminaren zur Konfliktforschung mache. Unsere Studierenden müssen Konflikttheorien lernen und unsere Studierenden müssen auch lernen, Konflikte haben unterschiedliche Ursachen. Aber die Frage ist nicht so sehr streiten lernen, weil das bedeutet ja so etwas, als könnten wir da eine Kompetenz gewinnen, gepflegt zu streiten, sondern ich glaube, wir brauchen eine Rückerinnerung an die Grundfeste von Zivilgesellschaft. Das macht ja jede Form der Gewalt jetzt nun mal deutlich. Und ich hoffe auch, dass man selbst in populistischen Gruppen noch mal innehält und sich überlegt, Demokratie bedeutet nicht, dass da Regeln und Normen sowieso vorhanden sind, sondern dass ich aus mir selbst heraus Konflikte regulieren kann, ohne die Beschädigung von anderen Gruppen. Dass politische Repräsentation bedeutet, im Falle in schwerer innergesellschaftlicher Krisen ich mäßigend tätig bin. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie trotz der gesellschaftlichen Veränderung, Vereinzelung, Wettbewerb massiv, die Wettbewerbe werden nicht aufhören, die Leistungsorientierung wird jetzt nicht runtergeschraubt, eine Gesellschaft, die in sich schon rabiater wird bei dem, was sie verlangt von Einzelnen, dass genau in diesem Fall die Frage ist, was sind Eckpfeiler einer Zivilgesellschaft? Und da könnte man, und das wird ja jetzt auch kommen, die internationalen Konflikte erreichen uns schneller, dass wir nochmal wieder überlegen, was ist innergesellschaftlicher Frieden, wie viel ist er uns wert? Das große Problem wird sein, und das wäre jetzt der pessimistische Ausblick, dass wir politische Gruppierungen haben, die diesen Friedenskonsens nicht mehr eingehen. Die sagen, dass die bisherige Gesellschaft und in ihrer Form so versagt hat, dass sie aus der Idee des Versagens heraus attraktiv sind. Okay, wir bleiben bei dem Rückerinnern an die Grundfesten der Zivilgesellschaft. Zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war heute der Bielefelder Sozialpsychologe und Konfliktforscher Andreas Zick. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die ganze Sendung zum Nachlesen und zum Nachhören und als Podcast finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten und im Feature erkundet Nora Bauer, wie in der total vernetzten Stadt von heute so etwas Simples wie LED-Straßenlaternen zu neuen Überwachungssystemen werden können. Viel Spaß damit, wünscht Thorsten Janschek.